Segne diese Worte, darum bitte ich dich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. How great is our God? Wie groß ist unser Gott? How great is his name? Wie groß ist sein Name? I want to read a verse from Psalm 103. Ich möchte einen Vers lesen aus Psalm 103. Verse 11. Vers 11. For his unfailing love toward those who fear him is as great as the height of the heavens above the earth. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten. How high is the heavens above the earth? Wie hoch ist der Himmel über der Erde? In Isaiah chapter 40 it says that God holds the universe. He measures it by the span of his hand. In Jesaja 40 heißt es, dass Gott das Universum, die Himmel, mit seiner Fingerspanne abmisst. So when he was planning it before the universe existed. Als er es dann so durchgeplant hat, bevor das Universum existierte. And maybe he was talking to the angels. Und vielleicht sprach er da gerade mit den Engeln. They said, well, just how big are you going to make this universe? Lass uns mal überlegen, wie groß machen wir das? About that big. So groß. Let's just see how big that is today. Und überlegen wir mal, wie groß das ist. Because that's how much God loves you. Denn so sehr liebt dich Gott. Are you ready to see just how much God loves you? Seid ihr bereit zu sehen, wie sehr euch Gott liebt? Are you with me? Do we want to see how big the universe is? Wollen wir sehen, wie groß das Universum ist? Before we go to a video, I want to just go to one slide. Bevor wir dann ein Video sehen, möchte ich zunächst einmal noch ein Dia zeigen. Now this is the largest. This is our sun, that little dot. Da, dieser kleine weiße Punkt ist unsere Sonne. And that's the largest star in our galaxy. That's the largest star in our galaxy. Next to it. Daneben ist der größte Stern unserer Galaxie. You can only see a part of it because it's so gigantic. Man kann nur ein kleines Stück davon sehen, so einen Bogen. And that's called V Canis Majoris. Und der heißt Vicanus Majoris. Now I have a little bubblegum here, a yellow one that signifies the sun. Ich habe hier ein kleines Kaugummi, ein gelbes, und es steht symbolisch für die Sonne. It was the only bubblegum that didn't make it to the Liberia trip. Es ist das einzige Kaugummi, was es nicht geschafft hat, bei der Liberia-Reise mitzukommen. And it happened to be yellow. Isn't that perfect? Ah, das ist nicht lustig. Es ist genau gelb. Perfekt. Now, there's our sun, this little bubblegum. Da ist sie, die Sonne auf unserer Bühne. To compare the size of V Canis Majoris. Das jetzt zu vergleichen mit der Größe des Vicanus Majoris. Just the circumference of it. Einfach nur den Umfang dieses Sterns. We would need 25 football stadiums. Wir bräuchten dazu jetzt daneben 24 Fußballstadien. To compare in size. Also 25, glaube ich, Fußballstadien, um das in der Größe zu vergleichen. Let's go to the next slide. This is our solar system, but it doesn't look anything like that. Da ist jetzt unser Sonnensystem, was aber ein bisschen anders ausschaut. No. If you go to Google and you look up solar system. Wenn du jetzt in Google gehst und einfach eintippst Sonnensystem oder Solar System im Englischen, you'll see this picture. Dann könnt ihr dieses Bild sehen. And then put the words in scale. In scale. Und wenn du dann eintippst maßstabgerecht in scale, you'll im Englischen, find nothing. Dann ist da nichts. Because nothing exists in scale. Denn es gibt nichts, um das maßstabsgetreu darzustellen. Do you know why? Wisst ihr warum? Because if that sun, if that little bubblegum ball was our sun. Denn wenn diese kleine Kaugummikugel unsere Sonne wäre. The end of the solar system. Das Ende unseres Sonnensystems. Would go 1.5 kilometers to my left. Würde 1.5 Kilometer praktisch links nach drüben sich ausdehnen. And the Earth would be about 150 meters to my left somewhere. Und die Erde wäre so 150 Meter zu meiner Linken. And it would be 109 times smaller than that little bubblegum ball. Und das wäre 109 mal kleiner als diese Kaugummikugel. In diameter. Im Durchmesser. So it would be about a millimeter big. Das wäre vielleicht nur ein Millimeter groß. You would not find it. Ihr würdet es einfach nicht finden. If there was a scale. Wenn es da einen Maßstab dazu geben we would have to take magnifying glasses and we'd have to all go look for it. Wir müssen da Vergrößerungsgläser nehmen, Lupen und dann danach überhaupt schauen, dass wir es finden. Let's go to the next picture. Now this is our galaxy. Das Now this is not our galaxy. This is a real picture of a galaxy. Das ist jetzt ein echtes Bild von einer Galaxie. It's an old picture, about 100 years old. Also ein altes Bild, etwa 100 Jahre it's, alt. It's a neighboring galaxy. Das ist eine Nachbargalaxie. Now, I just want you to get an idea before we talk about God's love. Ich möchte, dass ihr einfach eine Idee da bekommt, bevor wir über die Liebe Gottes sprechen. What we are talking about when we say how great is our God. Worüber wir da reden, wenn wir sagen, wie groß ist unser Gott. Now, that star, V. Canis Majoris, dieser Stern, V. Canis Majoris, is so big. Der ist so groß, that if it was our star, dass wenn es unser Stern wäre, it would go all the way out to almost Jupiter. Das würde da einfach einmal ganz bis zum Jupiter gehen. In our solar system. In unserem Sonnensystem. It's so huge. So riesig. Our solar system is 12 billion kilometers in diameter. Unser Sonnensystem ist 12 Milliarden Kilometer im Durchmesser. And this star. Und dieser Stern ist 3 billion. Ist 3 Milliarden Kilometer im Durchmesser. Huge. Einfach riesig. Now, watch this. Look at your pinky. Schaut nochmal den kleinen Finger an. Imagine it as our solar system. Stell dir das einmal vor als unser Sonnensystem. And take your pen and just put a dot on it. Und dann nimm einen Stift und dann mach mal da einen Punkt drauf. That dot would not be our sun. Und dieser Punkt wäre nicht unsere Sonne. That would be V. Canis Majoris if it was in our solar system. Und das wäre V. Canis Majoris, wenn das in unserem Sonnensystem wäre. Do you know how big our galaxy is? Wisst ihr, wie groß unsere Galaxie ist? If this was our solar system, wenn also das unser Sonnensystem wäre, da auf unserem kleinen Finger, our galaxy would be 800 kilometers wide. Dann wäre unsere Galaxie 800 Kilometer weit. The full length of Austria plus over 200 kilometers more. Die ganze Länge einmal durch Österreich und dann nochmal so 200 Kilometer weiter. Now listen to this. How fast is light? Wie schnell ist das Licht. God created light. Gott hat das Licht geschaffen. It moves about 150,000 kilometers per second. Es bewegt sich mit 150,000 Kilometer pro Sekunde. In 1 second, it circles the Earth 7.5 times. In einer Sekunde geht es 7,5 Mal um die Erde rum. That's fast, right? Und das ist schnell. 1, 2. It just went 7.5 times around the Earth. 21, 22. 7,5 Mal um die Erde rum. It takes the light from the sun to reach the earth. Also das Licht von der Sonne braucht bis zur Erde. In 8 minutes. 8 Minuten. It takes light from the earth to reach Pluto. Licht von der Erde müsste praktisch zum Pluto. 5 hours. 5 Stunden That's brauchen. That's how far Pluto is. So weit ist der Pluto It's entfernt. So unbelievably far. Es ist unglaublich weit entfernt. That we would probably never find it if we, you know, if we had a scale of 1.5 kilometers. Aber wir würden es nicht finden, wenn es da auch nur jetzt ein Lineal gäbe, vielleicht auf 1,5 Kilometer. It would be such a tiny speck somewhere. Es wäre einfach so ein kleiner winziger Fleck nur. And yet this is our solar system. Und doch ist das unser Sonnensystem. And if light went through our solar system. Und wenn Licht unser Sonnensystem durchdringen würde. It would take over 10 hours to pass through our solar system. Dann bräuchte es etwa 10 Stunden, um einfach unser Sonnensystem zu durchdringen. So our solar system is about a half of light day wide. Do you get it? Also unser Sonnensystem ist einen halben Sonnentag Lichtstag weit. Do you follow das me? Stimmt. It takes light a half a day to go through our universe, through our solar system. Also, es braucht praktisch einen halben Tag, dass praktisch das Licht einmal unser Sonnensystem durchstreift. That's our pinky right there. That's our solar system. Und Das ist jetzt, was wir auf unserem kleinen Finger haben. For light to pass through our galaxy. Aber damit das Licht praktisch durch unsere Galaxie einmal den Durchmesser macht, takes 100,000 light years. Braucht es 100,000 Lichtjahre. Light years. Lichtjahre. Which is 36 million light days. Das sind 36 Millionen Lichttage. That's what we're looking at right there in front of us. Und das ist nur das, was wir jetzt da vor uns gerade sehen. That is so huge, so gigantic. Das ist so riesig und so gigantisch. The size of our sun is like nothing in our galaxy. Die Größe unserer Sonne ist einfach wie nichts in unserer Galaxie. If our galaxy was 800 in a scale, was scaled down to 800 kilometers wide. Wenn man jetzt da einen Maßstab anwenden würde und unsere Galaxie wäre in diesem Maßstab 800 Kilometer im Durchmesser. Trying to find the star V Canis Majoris would be like that dot on your finger. Diesen Stern, diesen Riesenstern von unserem Sonnensystem, den V Canis Majoris zu finden auf unserem kleinen Finger, das wäre was war das? We'd be trying to find that dot. Das wäre so, als jemand den kleinen Finger suchen würde. Somewhere in this 800 kilometer area. Das wäre praktisch irgendwo zu versuchen, das in diesem 800 Kilometer großen Gebiet Now zu finden. That's just one galaxy. Und das sind die Größenverhältnisse einer Galaxie. Just one. Now let's watch this Galaxie. Video and you see how many galaxies there are. Und jetzt schauen wir mal dieses Video und dann können wir mal sehen, wie viele Galaxien es da gibt. How great is our God? Since the Big Bang, the universe has continued to grow and expand. To understand just how big it has grown, we need to take an imaginary spaceship ride from the Earth to the edge of the visible universe. Our nearest neighbor is the Moon, just a quarter of a million miles away. At the center of our solar system, 93 million miles away, is our Sun. Crossing the center of our solar system, we continue our flight beyond the orbit of the Earth. The next planet out is Mars. Beyond the orbit of Mars is the asteroid belt. A billion miles away is the giant outer planet Saturn. Almost 1,000 times the size of Earth. As we leave the solar system, we would pass one of our earliest interplanetary explorers, Voyager 1, launched in 1977 and traveling at a mere 40,000 miles per hour. Proxima Centauri and Alpha Centauri, A and B, our nearest stars, are 25 million million miles away. Our solar system sits in the quiet suburbs of a spiral galaxy, the Milky Way. A star city containing over 100 billion stars. Every star we can see in the night sky lies within our own galaxy. This is deep space. Isn't that the coolest thing you've ever seen? Oh my gosh. Ist das nicht der Wahnsinn? A star city. Eine Sternenstadt. Hundreds of billions of stars. Hunderte von Milliarden Sterne. And we live somewhere they say in like a cul-de-sac, a dead end of one part of the galaxy. Und wir leben da in so einem kleinen, wie so einem kleinen Stichweg oder wie so einer Sackgasse. And our solar system is so tiny. Und unser Sonnensystem ist so winzig. If that was bigger than Austria, again. Und wenn das, was wir da sehen, größer wäre als Österreich, our solar system would only be the size of your pinky. Dann wäre unser Sonnensystem nur so groß wie die Fingerspitze von unserem kleinen Finger. Incredible. Let's keep going. Out beyond the Milky Way, 10 million miles from Earth, is the next spiral galaxy, Andromeda. Even traveling at the speed of light, it would take 2 million years to reach here. Andromeda and the Milky Way form part of a small cluster of galaxies called the Local Group. But stretching out way beyond the Local Group are much greater clusters of galaxies. If it were possible to travel fast enough for long enough and reach the edge of the known universe, this is what we would see. Uneven clusters of galaxies, a pattern that was predetermined in the very first second of the Big Bang. This is as far as our spaceship can take us. We are now 50 billion trillion miles from Earth. This is where science ends and speculation begins. Astronomers may never see what lies beyond here. This is where the secrets of the universe are hidden. This is where science ends and speculation begins. Das ist dann die Stelle, diese Grenze, wo die Wissenschaft einfach zu Ende ist, nicht mehr weiter weiß und Spekulation beginnt. Is that true? Ist das wahr? Or is it where revelation begins? Oder ist es vielmehr so, dass genau dort Offenbarung beginnt? Because God tells us, denn Gott sagt uns that ja, he measures all this with the span of his hand. Er hat es ja bereits ausgemessen mit seiner Fingerspanne. It's so far beyond anything we can comprehend. Das ist so weit entfernt von nur irgendetwas, was wir auch nur verstehen können. And yet, every day we work with computers. Und doch jeden Tag arbeiten wir zum Beispiel mit Computern. And probably only 2% of us understand really how computers work. Und vielleicht nur 2% wissen, wie Computer funktionieren. And we put all this information on a little stick. Und wir haben all die Informationen, die wir da speichern können, auf einen Speicherstick. Or we get some kind of, you know, extra room in our computer, a little piece of plastic. It looks like, and suddenly we have tons and tons and tons of information. Oder zum Beispiel ein Speicherchip sieht aus wie ein Stück Plastik, aber innen drin sind Tonnen an Informationen gespeichert. This is where revelation begins. Das ist, wo Offenbarung beginnt. And we know that God has measured the universe. Und wir wissen, dass Gott das Universum ausgemessen hat. And it says that he stretched it out. Und er hat es einfach ausgebreitet. And God lives in another realm. Und Gott lebt in einem anderen Bereich. In 2 Corinthians 12 it's called the third heaven. 2. Korinther 12 wird das der dritte Himmel genannt. We can assume that the universe is the second heaven. Wir können annehmen aus der Schrift, dass das Universum der zweite Himmel ist. That our atmosphere is the first heaven. Und unsere Atmosphäre der erste Himmel ist. And Satan is the prince of the power of the first heaven. Heaven. Und Satan ist der Prinz der Macht der Luft, damit also des ersten Himmels. In Ephesians chapter 2 verse 2. Im Epheser Kapitel 2 Vers 2. And yet God lives in the third heaven. Aber Gott, er lebt im dritten Himmel. In another sphere outside of the universe. In einer ganz anderen Sphäre außerhalb des Universums. It only takes an angel about 3 minutes to get from God's throne to earth. Aber es braucht für einen Engel nur etwa 3 Minuten, um vom Gottes Thron hier zur Erde zu kommen. You don't believe me. Er glaubt mir nicht. Read Daniel chapter 9. Lest einmal Daniel Kapitel 9. And you'll see in verse 15. Dann könnt ihr es in Vers 15 sehen. That the angel said to Daniel. Der Engel sprach zum Daniel. At the moment you began to pray. In dem Moment, als du begannst zu beten, I received the command to come to you. Erhielt ich den Befehl, zu dir zu kommen. Read the length of his prayer. Und dann stopp einmal die Länge des Gebets. It's about 3 minutes. Etwa 3 Minuten. So I conclude that it takes an angel about 3 minutes to get to earth. Also daraus habe ich jetzt geschlossen, dass ein Engel etwa 3 Minuten braucht, like, um zur Erde zu kommen. Daniel 9:15. Ihr könnt es nachvollziehen in Daniel 9, Vers 15. He's just, here we go, and he goes from one realm to the other, and he's got, maybe he got lost, I don't know. But, auf geht's, aus dem einen Sphäre in die andere. Vielleicht hat er irgendwie den Weg verloren. But isn't this so cool? Aber ist das nicht so einfach der Wahnsinn? That our God is so great. Dass unser Gott so groß ist. That everything we just saw in this universe. Dass all das, was wir da gesehen haben, in unserem Universum. He looks at like his hand. Er betrachtet das und es passt in seine Hand. But even greater than that. Aber noch viel größer als das. He says, as high as the heavens, or we could say, as high as the universe is above the earth. Aber wir können daraus jetzt schließen, von diesem Vers, so hoch, wie das Universum ist, sich ausstreckt über die Erde. So great is his love for us who fear him. So groß ist seine Liebe für uns, die wir ihn fürchten. And it was demonstrated on the cross. Und es wurde demonstriert am Kreuz. In Romans chapter 5 verse 8. In Römer Kapitel 5 Vers 8. For God demonstrated his love for us. Denn Gott hat darin seine Liebe uns erwiesen. That while we were yet sinners, Christ died for us. Dass als wir noch Sünder waren, Christus für uns starb. Now just read a little bit from Isaiah. Ich möchte ein bisschen aus Jesaja lesen. Verse 12. Wo? Isaiah 40 verse 12. Okay. Sorry. Jesaja 40 Vers 12. Who else has held the ocean in his hand? Wer hat das Meer mit seiner Hand gemessen? Who has measured the heavens with his fingers? Und das Maß des Himmels mit seiner Handspanne festgesetzt? Who else knows the weight of the earth? Wer hat den Staub der Erde mit einem Scheffel gemessen? Who has weighed the mountains and the hills on a scale? Wer hat die Berge gewogen und die Hügel auf der Waagschale gelegt? Who is able to advise the Spirit of the Lord? Wer kann wissen, was der Herr denkt? Who knows enough to give him advice or to teach him? Wer kann sein Ratgeber sein? Mit wem hat er sich beraten? Has the Lord ever needed anyone's advice? Hat der Herr je einen Rat gebraucht? Sometimes we think so. Manchmal denken wir. Does he need instruction about what is good? Und wer hat ihm beigebracht, wie man zur Erkenntnis kommt? Did someone teach him what is right or show him the path of justice? Hat ihm also jemand gelehrt, was recht ist oder was gerecht ist? No. Nein. For all the nations of the world are but a drop in the bucket. Die Völker sind in seinen Augen wie ein Tropfen am Eimer. They are nothing more than dust on the scales. Wie ein Staubkorn auf einer Waage. He picks up the whole earth as though it were a grain of sand. Ferne Länder fallen bei ihm nicht mehr als ein Staubkörnchen ins Gewicht. Verse 25. Vers 25. To whom will you compare me? Mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Who is my equal? Wer ist mir gleich? Asks the Holy One. Fragt der Heilige. And I was saying last week how the word holy doesn't describe God as much as it defines God. Das Wort heilig beschreibt nicht so sehr Gott, wie es ihn doch eher definiert. If we saw God, wenn wir Gott sehen, we would just say, wow. Wenn wir einfach nur ausrufen, wow. Wow. Wow. What are you looking at? Was siehst du da? I can see God. Ich kann Gott sehen. Wow. Wow. Wow. Wow. What does he look like? Wie? Wow. Wow. What does he look like? Wie schaut es aus? Glory. Herrlichkeit. Is that it? Glory. Herrlichkeit? Glory. Herrlichkeit. But above that, aber darüber hinaus, above describing him, we could define him, and that's the word holy. Und wenn wir darüber hinausgehen, würden ihn nicht nur beschreiben, sondern ihn definieren. He's just in another realm that cannot be described. It's just another realm. Ja, ist dieser Begriff heilig. Und das ist einfach ein Bereich, der einfach jenseits darüber hinausgeht. It's the realm that where he measures the universe with his hand. Er ist dieser Bereich, wo das Universum mit seiner Fingerspanne misst. And the Holy One is asking us. Und der Heilige, er fragt uns, to whom will you compare me? Wem wollt ihr mich vergleichen? Who is my equal? Wer ist mir gleich? Look up into the heavens. Blickt zum Himmel hinauf. Who created all the stars? Wer hat erschaffen, was ihr da seht, die Sterne? He brings them out like an army, one after another. Er bestimmt die Zahl der Sterne, die aufgehen, und nennt jeden bei seinem Namen. Calling each by its name. Und nennt jeden bei seinem Namen. All those stars that we saw, God has a name for every single one. Für all die Sterne, die wir da gesehen haben, hat Gott einen Namen. Because of his great power and the incomparable strength, not a single one is missing. Durch seine große Kraft und die Fülle seiner Macht fehlt keiner von ihnen. And it all leads to verse 27. Und alles steigert sich hin und führt hin zu Vers 27. And we can all put our own name in here. Und wir könnten unseren eigenen Namen da einsetzen. O Jacob. Warum also sagst du, O Jakob? O Rob. O Rob. Rob. O Axel. O Axel. O Axel. How can you say the Lord does not see your troubles? Wie kannst du sagen, der Herr sieht deine Probleme nicht? Oh Rob, how can you say the Lord does not see your troubles? Wie kannst du sagen, der Herr weiß nicht, wie es mir geht? Want to put your name in there? Willst du deinen Namen da einsetzen? Oh Jacob, how can you say the Lord does not see your troubles? Warum also sagst du Jakob und du Israel, der Herr weiß nicht, wie es mir geht? Don't we all say that? Sagen wir das nicht alle? Whatever our trouble is, was auch immer unsere Probleme sind, whether we're sick, ob wir krank sind, or our finances, oder ob wir finanzielle Schwierigkeiten haben, or it's a child, or ein Kind, a parent, vielleicht die Eltern, or trouble at school, Schwierigkeiten in der Schule, trouble at work, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, in the economy, die Wirtschaftssituation, or with your car, vielleicht das Auto, or something about yourself you don't like, oder vielleicht gibt es etwas bei dir, was du nicht magst. How can you say the Lord does not see your troubles? Wie kannst du sagen, der Herr, er sieht deine Schwierigkeiten nicht? O Israel, how can you say God ignores your rights? O Israel, wie kannst du sagen, der Herr ignoriert deine Rechte? Remember in the Lord's Prayer when he taught us to pray. Erinnert ihr euch daran, im Vater unser, wie uns das gelehrt hat? Our Father. Unser Vater. That includes Jesus. Also Vater unser, der schließt Jesus ein. We're praying to the Father of Jesus. Wir beten zum Vater Jesu. When you pray our Father. Wenn ihr betet unser Vater. He's mine and he's yours. Er ist mein Vater und er ist euer Vater. I go to my God and I go to your God. Ich gehe zu meinem Gott und zu eurem Gott. I go to my Father and I go to your Father. Ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater. So when we're in heaven and we're walking around with the Lord. Und wenn wir im Himmel sind und dann herumgehen mit dem Herrn. Lord, it's so amazing to be with you. I can't believe this. Herr, das ist so erstaunlich, mit dir zusammen zu sein. I'm actually standing next to you. It's incredible. Neben dir stehen zu können. I am blown away. Wow, Wahnsinn. Wow. By the way, how do you like Father? Wie magst du Vater? He might ask us. Vielleicht fragt er. Oh, I love Father. He's so cool. Ich liebe Vater. I just never, I just never imagined him the way he is. He's so cool. Ich kann mir gar nicht vorstellen können. Yeah. So wie er ist, Wahnsinn. Yeah, I love Father too. Ich liebe Vater auch. And we'll get the idea that he is our Father. Ganz langsam begreifen wir, dass er unser Vater ist. That the same Father that Jesus has is our Father. It's like, wow! Der gleiche Vater, Jesu Vater, ist unser Vater. And he's in heaven. Und er ist im Himmel. In the third heaven. Im dritten Himmel. We don't look for him in the atmosphere. Und wir schauen nach ihm nicht in der Atmosphäre. We don't look for him in the stars. Und wir schauen auch nicht nach ihm in den Sternen. Father! Vater! Where are you? Wo bist du? You're so far away! Du bist so weit weg. It says in Romans 10, where is Christ? Es heißt Römer 10, wo ist Christus? Should we go up and look for him to the heavens? Sollen wir hinaufsteigen, in den Himmel nach ihm suchen? Should we go into the earth and look for him? Oder in die Erde graben nach ihm suchen? How do you find God? Wie findest du Gott? How do you access the God of the third heaven? Wie kann man da hinreichen zu dem Gott des dritten Himmels? Right off your lips. Direkt auf deine Lippen ist es. We walk by faith. Wir wandeln im Glauben. And we speak forth his promise. Und wir sprechen seine Verheißung and aus. And suddenly we have contact with the God of the third heaven. Und plötzlich haben wir diesen Kontakt mit dem Gott des dritten Himmels. It says, where is he? Da ist die Frage gestellt, wo ist er? He's right on your lips. Da, auf deinen Lippen. And when we begin to speak forth his promises, und wenn wir seine Verheißungen aussprechen, suddenly we have an encounter with the God of the third heaven. Dann haben wir plötzlich diese Begegnung mit dem Gott des dritten Himmels. This is the coolest thing in the world. Es ist einfach so der Wahnsinn. So our Father in the third heaven. Unser Vater im dritten Himmel. And now here comes the command. Und hier kommt das Gebot. It's we talked about last week. When we say, wenn wir sagen, hallowed be thy name. Geheiligt werde dein Name. It's a command to be done in that moment. Das ist ein Gebot, was gilt für diesen Moment. So when we pray with our lips, our Father. Wenn wir beten mit unseren Lippen, Vater unser. We are commanded to have the highest possible respect and awe. Ist uns geboten, einfach den höchstmöglichsten Respekt zu haben, dieses Erstaunen vor ihm. Holy is your name. Heilig ist dein Name. I mean, when we say our Father, we're talking about our Father who is of the other realm. Wenn wir sprechen, Vater unser, und ihn als Vater ansprechen, dann ist der Vater, der in einem anderen Bereich ist. The one who views the universe like it's his hand. Der das Universum betrachtet, als wäre es in seiner Hand. He's this awesome, almighty God, our Father. Er ist einfach dieser absolut erstaunliche, allmächtige Gott. And this is how he wants us to address him. Und so möchte, dass wir ihn ansprechen. So, verse 28. Have you heard? Have you never heard? Vers 28. Weißt du es denn nicht? Hast du denn nicht gehört? Have you never understood? Hast du es nicht verstanden? The Lord is the everlasting God. Der Herr ist der ewige Gott. The creator of all the earth. Der Schöpfer der ganzen Erde. He never grows weak or weary. Er wird nicht matt oder müde. No one can measure the depths of his understanding. Sein Verstand, sein Verstehen ist unergründlich. So we think, well, yeah, okay, he's smarter than me. Naja, denken wir vielleicht ein bisschen intelligenter ist er schon. I mean, you got to be pretty smart to create the world. Yeah, na, I guess. Man muss schon intelligent sein, die Welt zu schaffen. I guess he's love, yeah. Ich glaube, also er liebt, I mean, glaube ich. I'm not perfect, but he's perfect. Ich bin nicht perfekt, aber... I mean, I'm like 30% perfect. God's 100% perfect. Ich bin 30% perfekt. Er ist 100. You know, we patronize God. We give him everything. You know, he's perfect. Yeah. Also wir patronize? I'm sorry. We give God as much glory as we can. Aber wir geben ihm so viel Ruhm, wie wir es vielleicht können. But God says, wait a minute. Aber Gott sagt, warte mal. Thank you for building me up here. Danke, dass du mich aufbaust. If you want to know how much greater my understanding is than yours, wenn du wissen möchtest, wie viel größer mein Verständnis ist als deins, think about the universe. Dann schau mal das Universum. You want to know how much greater my love is than yours? Wenn du wissen möchtest, wie viel größer meine Liebe ist als deine, as vast as the universe is beyond the earth. So wie unermesslicher einfach das Universum ist als die Erde. So great is my love for you. So groß ist meine Liebe für dich. Now these are only words unless we enter in by faith. Es sind nur Worte, es sei denn, dass wir eintreten im Glauben. But it makes such a difference when we're praying to a big God. Aber es macht so einen Unterschied, wenn wir da zu einem großen Gott beten. Because when we pray to a holy God, denn wenn wir da beten zu einem heiligen Gott, we don't limit him, dann beschränken wir ihn nicht, to what he can do, dann beschränken wir ihn nicht in dem, was er tun kann. When we pray to a holy God, wenn wir beten zu einem heiligen Gott, we don't have to try to anticipate how he'll do this or try to counsel him in what to do. Dann müssen wir das nicht irgendwie da vorausschauen, wie das irgendwie sein soll, ihm vielleicht gar da Ratschläge geben. Because I found what frustrates God the most in my life. Denn ich habe herausgefunden, was Gott am meisten in meinem Leben einer frustriert, is when I start counseling him. Wenn ich ihm da Ratschläge mache. Oh, I know what you should do. This is what you should do. Yeah. Ich weiß, wie du okay. das machen müsstest. Schau. Okay. So, I know what God's gonna do. Ich weiß, was Gott tun wird. Ich weiß, it's so obvious what he's gonna do. Es ist ganz offensichtlich. Oh, I can already see it, Lord. Ja, ich kann schon sehen, wie du das machst. I've known you for 33 long years. Ich kenne dich ja seit 33 langen Jahren. And you're getting so predictable. Und jetzt bist du schon so vorhersagbar. And God looks down at this piece of speck. Und Gott schaut runter. And he has to use a microscope to look at my brain, you know, this huge. Okay, can one of the angels just wheel out the huge, get the big microscope. And then, let's just put Rob's brain under there. Let's take a good look at what he's thinking. It's hard to find, but we'll find it. The little guy down there thinks he's got me figured out. Oh, ich glaube, er denkt, dass er jetzt begriffen hat, wie es geht. Begins to anticipate what I will do. Also, er tut schon irgendwie vorausschauen, was ich da jetzt machen werde. Do you think that God will do what I think he should do? Denkt ihr, dass Gott das tun wird, was ich denke, was er tun never, sollte? He just never does. Ja, das macht er einfach nicht. And even if I could guess, like hitting the lotto, that I actually guessed what God was going to do. Und wenn das wie eine Lotterie gewesen wäre, dass ich irgendwie mir dann doch vorgestellt hätte, was er da tun möchte. And God said to the angels, look, he actually guessed right. One in a billion times, he actually guessed right. Hey, bingo, der hat es einmal begriffen. Schau mal, das ist ja unglaublich. I guess I'll just change it now. Ich glaube, jetzt können wir es doch mal anders machen. And do something different. Wir machen es anders. Who can counsel God? Wer kann Gott Ratgeber? And this is where we lose our peace. Und da verlieren wir unseren Frieden. Because in Psalm 46:10 it says, "Be still." Im Psalm 46, Vers 10 heißt es, sei still. Be still and know that I am God. Sei still und wisse, dass ich Gott bin. Be still and know that I'm God. Sei still. Und wisse, dass he Gott gives power to the weak. Er gibt dem Schwachen Kraft. And strength to the powerless. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Even youth will become weak and tired. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden. Any students here that are just tired of school? Gibt es irgendwelche Studenten, die irgendwie vom Studieren irgendwie ermüdet sind? Any young businessmen who are just tired of business? Oder junge Geschäftsleute, die einfach ermüdet sind durch ihr Geschäft. And young men will fall in exhaustion. Und junge Männer völlig zusammenbrechen, erschöpft. But those who wait on the Lord will find new strength. Doch die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. My Bible says those who trust. Da in der Bibel steht, die auf den Herrn vertrauen. It actually means those who wait with a trusting attitude on the Lord. Die warten in einer vertrauenden Haltung auf den Herrn. They will soar on wings like eagles. Sie gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie ein Adler. They will run and not get weary. Und sie laufen schnell, ohne zu ermüden. They will walk and not faint. Sie werden gehen und werden nicht matt. Just to close. Um abzuschließen. How much does God love us? Wie sehr liebt uns Gott? We could never comprehend it. Wir können es nie erfassen. The closest he can show us is Christ being crucified for us. Die Möglichkeit, die uns einfach am nächsten gehen kann, ist das Kreuz. For our eyes. Für unsere Augen. Galatians 3 says he was crucified publicly before our very eyes. Galater 3, da heißt es, dass er öffentlich gekreuzigt wurde, direkt vor unseren Augen. And now to the eyes of faith. Und jetzt ist es für die Augen des Glaubens. And Christ crucified is the full expression of God's love. Und Christus gekreuzigt ist der vollkommene Ausdruck der Liebe Gottes. And yet we comprehend so little of it. Und doch begreifen wir nur so wenig davon. But he loves us. Aber er liebt uns. And we can rest in his love. Und wir können in seiner Liebe ruhen. And I'll just close with this. Und ich möchte jetzt damit abschließen. When we begin to thank God for who he is. Wenn wir einfach beginnen, Gott zu danken für der, wer er ist. And take our eyes off of what we lack. Und unsere Augen einfach abwenden von dem, was er denkt, was wir für Mangel haben. We will begin to experience that strength. Dann fangen wir an, diese Kraft zu erfahren. The key to accessing the strength of God. Der Schlüssel dazu, einfach einzutreten in die Stärke Gottes. Is to be still and know that he is God. Es ist ganz einfach, still zu sein und zu wissen, dass er Gott ist. And in that place of rest, und an diesem Ort der Ruhe, begin to thank him for who he is. Fang einfach an, ihm zu danken, ihm zu preisen dafür, wer er ist. And you will begin to experience new strength. Und dann beginnst du, neue Stärke zu erhalten. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, who are you? Wer bist du? Almighty God. Allmächtiger Gott. Beyond anything that we could put into words. Jenseits allem, was wir irgendwie in Worten erfassen könnten. Our Father in heaven. Vater im Himmel. In the realm of the holy. In diesem Bereich des Heiligen. You are a holy God. Du bist ein heiliger Gott. Beyond anything that we can imagine. Über alles hinaus, was wir uns vorstellen and können. And yet you love us. Und doch liebst du uns. You know our situation. Und du kennst unsere Situation. And you care about us. Und du sorgst dich um uns. You hold us in your hand. Du hältst uns in deinen Händen. And you are training us as children. Und du trainierst uns als Kinder. Teaching us to come to you. Und du lehrst uns und instruierst uns, wie wir zu dir kommen können. Teaching us to rest in your love. Und du lehrst uns, wie wir ruhen können in deiner Liebe. We thank you tonight. Und wir danken dir heute Abend. Thank you, Lord. Danke, Herr. Lord.